Der Freundschaftstag. Die Fellfreunde waren schon seit dem frühen Morgen auf den Pfoten. Sie hatten nämlich jede Menge zu tun. Wieder ist eine Luftschlange für den Freundschaftstag angebracht. Das macht ihr toll, Fellfreunde. Der Freundschaftstag ist super. Er ist einfach so freundlich. Sieh mal hier, Ryder. Wir machen Freundschaftskarten für jeden in der Stadt. Und jede hatte die Form eines Hundes. Farbdüsen bereit. Eine meerblaue Karte für Captain Tollpatsch. Apfelrot für Bäuerin Yumi. Brokkoli-grün für Herrn Pfeffer. Chase packte jede fertige Karte in einen Umschlag. Und jetzt die Briefmarken. Igitt, ich lecke lieber Hundeleckerli. Zufrieden sahen die Hunde auf die vielen fertigen Umschläge. Das ist unsere Karte für Carlos und Mattea. Wie sagt man Freund auf Spanisch? Amigo. Und hier ist eine für François. Wie sagt man Freund auf Französisch? Ami. Egal in welcher Sprache. Freund war wirklich ein sehr schönes Wort. Amigos, Ami, Kumpel und Kumpan, wir bleiben Freunde für immer, egal was auch kommt. Freunde, Freunde, Freunde, wir sind alle Freunde. Ich bin ein Freund für dich, du bist ein Freund für mich. Wir sind die allerbesten Freunde, Freunde. Compadre, Gefährte, du bist mein bester Freund. Es ist egal. Freunde haben Spaß. Partner. Begleiter. Kompagnon sagt man auch. Man kann auf viele Weisen sagen, ich bin ein Freund für dich. Freunde, Freunde, Freunde, wir sind alle Freunde. Ich bin ein Freund für dich, du bist ein Freund für mich. Wir sind die allerbesten Freunde, Freunde. Yeah. Übermütig richtete Marshall seine Farbdüsen auf die anderen, Ups. Die plötzlich sehr bunt aussahen. Als sie wieder sauber waren, machten sich Marshall und Rubble mit dem Schaufelbagger und den Einladungen auf den Weg in die kleine Stadt. Wir müssen unsere Karten schnell zur Post bringen, damit sie rechtzeitig zum Freundschaftstag ankommen. Rubble, du fährst die falsche Straße. Die hier führt vorbei am... Gruselhaus! Das Gruselhaus sah wirklich sehr gruselig aus. Grau und düster. Der Freund vom Freund eines Freundes von mir hat mir erzählt, dass da ein unheimliches Wesen wohnt. Hinter dem Zaun bewegte sich etwas. Oh. Rubble und Marshall machten, dass sie wegkamen. Sie hielten erst vor der Post wieder an, neben Bürgermeisterin Gutherz und dem Briefträger. Oh, Henrietta, sieh dir doch mal die vielen Freundschaftskarten an. Doch das Huhn, das wie immer in ihrer Handtasche saß, schlief tief und fest. Danke, Fellfreunde. Es wird mir ein Vergnügen sein, die Karten auszutragen. Die Karten sind der Beweis dafür, dass die Abenteuerbucht die freundlichste Stadt in der Gegend ist. Ha. Du? Kein Ort ist so freundlich wie meine geliebte Stadt. Oh, Bürgermeister Besserwisser. Wie können Sie nur so etwas Albernes behaupten? Oh, sehen Sie sich doch nur die vielen Freundschaftskarten an, die die Leute hier bekommen in der Abenteuerbucht. Wir haben auch Freundschaftskarten, die noch verschickt werden müssen. Bürgermeister Besserwisser stieß das Chaoskätzchen an, das ihn begleitete und einen blauen Einsatzanzug trug. Sofort feuerte das Kätzchen einen großen Stapel Freundschaftskarten ab, die alle aussahen wie der Zylinder des Bürgermeisters. Leider trafen sie den Postboten, der dadurch auf den Boden fiel. Au! Mein Knöchel! Oh, du freches Chaoskätzchen, du musst unbedingt lernen, besser zu zielen. Hm? Besorgt lief Marshall zu dem Postboten hinüber. Herr Postbote! Oh. Alles in Ordnung? Ich hab mir wahrscheinlich nur den Knöchel verstaucht. Aber ich weiß nicht, wie ich die ganzen Karten ausliefern soll an die vielen Leute. Das schaffe ich doch nicht. Tja, das ist ja wirklich zu schade. Ich denke, die Abenteuerbucht ist jetzt wohl doch nicht mehr die freundlichste Stadt. Natürlich ist sie das. Sie ist beste Freunde freundlich. Ja, wissen Sie was? Meine Stadt ist für immer beste Freunde freundlich. Oh, die Abenteuerbucht ist für immer beste Freunde plus 100 Jahre freundlich. Keine Widerrede. Von wegen. Ich werde beweisen, dass meine Stadt freundlicher ist. Ich fordere die Abenteuerbucht zu einem Freundschaftswettbewerb heraus. Moment, was ist denn das? Nun, das ist ein Wettstreit. Es gewinnt die Stadt, die sich das allerbeste Freundschaftstaggeschenk ausdenkt. Damit ließ er Bürgermeisterin Gutherz und die anderen einfach stehen. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Ich brauche ein allerbestes Freundschaftstaggeschenk. Und wir müssen ganz schnell diese Karten austragen. Ryder! Nur die Paw Patrol konnte da noch helfen. Ich verspreche Ihnen, dass jeder seine Karte bekommt. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Oh, danke, Ryder. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Rubble und Marshall machten sich sofort auf den Heimweg. Und auch die anderen Fellfreunde ließen alles stehen und liegen. Sie trafen sich wie immer in dem gläsernen Fahrstuhl der Einsatzzentrale. Wartet auf mich! Aber Marshall blieb mit den Pfoten an einigen Briefmarken hängen, stolperte und landete auf allen Vieren im Fahrstuhl. Überall Briefmarken. Jetzt sehen wir selbst aus wie Freundschaftskarten. Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung und brachte sie hinauf in die Zentrale. Unterwegs schlüpften die Freunde in ihre Einsatzanzüge mit den Helmen und den Rucksäcken, die alles enthielten, was sie brauchten. Und dann waren sie auch schon oben. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Ihr wart echt schnell, Fellfreunde. Danke. Der Postbote ist hingefallen und hat sich verletzt. Mein Knöchel. Jetzt müssen wir uns um die Post kümmern, aber das ist eine große Aufgabe. Besonders am Freundschaftstag. Also alle Pfoten halten zusammen, um die Freundschaftskarten auszutragen. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Aufgeregt liefen die Fellfreunde zu der großen Rutsche, die direkt hinunter zu ihren Fahrzeugen führte. Sie liebten es, die vielen Kurven hinunter zu sausen und im Nu waren alle startklar. Ryder erwartete sie bereits auf seinem roten Quad und schon konnte es losgehen. Hintereinander fuhren sie über die Brücke und durch die Straßen der kleinen Stadt und hielten erst vor der Post wieder an. Also gut, Freunde, dann wollen wir mal die Freundschaftskarten austragen. Der Briefträger war den Fellfreunden sehr dankbar. Eine bessere Vertretung hätte ich mir nicht vorstellen können, Ryder. Rubble, Rocky, helft mir beim Aufladen. Wird erledigt. Schaufel! Mit der ausgeklappten Schaufel auf dem Rücken lief Rubble zu Ryder hinüber. Geht los! Greifer! Rocky hatte gerade seinen Greifer ausgeklappt, als Ryder die erste Tasche mit Freundschaftskarten auch schon auf Rubbles Schaufel stellte. Diese Tasche ist für Zuma. Die Karten müssen über das Meer gebracht werden, auf die Insel. Und das konnte Zuma mit seinem Luftkissenboot am besten. Jetzt übergab Ryder Rocky die nächste Posttasche. Und diese Karten müssen in die Berge. Das ist deine Aufgabe, Sky. Sky ließ aus ihrem Hubschrauber einen Haken hinunter und hakte ihn in den Henkel der Tasche, die Rocky festhielt. Marshall, diese hier müssen in die Richtung verteilt werden. Das machst du. Und Chase, die hier müssen in die andere Richtung. Oh, Ryder, Fellfreunde, ich bin so froh, dass ihr hier seid. Was trug die Bürgermeisterin denn da für einen riesigen Kuchen auf dem Arm? Wow, das ist ja eine riesengigantische Supertorte. Das sind alle Torten aus Herrn Pfeffers Restaurant. Ich habe sie übereinander gestapelt, um die perfekte Freundschaftstag-Geschenktorte zu machen. Die muss in die Nachbarstadt und zwar schnell. Die Torte hatte 6 Etagen. Bürgermeisterin Gutherz wollte den Wettbewerb nämlich unbedingt gewinnen. Okay, neuer Plan. Chase übernimmt die Torte. Ja, verstanden, Ryder. Marshall, du musst jetzt also die gesamte Stadt beliefern. Das schaffst du. Aber dann komme ich ja an dem unheimlichen Gruselhaus vorbei. Das stimmte zwar, aber Marshall machte sich Mut. Ich schaff das schon. Ob es bei uns regnet, stürmt oder schneit, wir tragen die Post aus, egal wie weit. Ja, gut los. Die Fellfreunde machten sich auf den Weg. Sie mussten schließlich jede Menge Freundschaftskarten verteilen. Das Kätzchen im blauen Anzug, das sich hinter einer Ecke versteckte, bemerkte niemand. Amigos, Ami, Kumpel und Kumpan, wir bleiben Freunde für immer. Bester Freund, oh. Man kann auf viele Weisen sagen, ich bin ein Freund für dich. Freunde, Freunde, Freunde, wir sind alle Freunde. Ich bin ein Freund für dich, du bist ein Freund für mich. Wir sind die allerbesten Freunde, Freunde. Kein Keiner der Fellfreunde ahnte, dass auch die Chaoskätzchen und Bürgermeister Besserwisser ziemlich beschäftigt waren. Ihr seid brave Kätzchen. Füllt ruhig weiter die Ballons mit Helium. 7 Luftballons waren schon fertig. Und an jedem hing ein kleiner Korb voller Süßigkeiten. Guckt mal, ich habe Bonbons, die aussehen wie Kohl und Karotten. Was kann denn freundlicher sein, als jedem Bewohner der Abenteuerbucht einen hübschen Ballonkorb mit zähneverklebenden Bonbons zu schicken? Das Schlaue daran ist, dass alle Zahnärzte in unserer Stadt wohnen. Doch nun kam das Chaoskätzchen mit dem blauen Anzug angelaufen und zupfte den Bürgermeister am Bein. Was? Eine Riesentorte? Das ist ja geradezu hinterlistig freundlich. Macht hier weiter, Chaoskätzchen. Du kommst mit mir. Wir werden verhindern, dass die viel zu süße Torte von Bürgermeisterin Gutherz ausgeliefert wird. Schon waren Bürgermeister und Kätzchen verschwunden. Sofort machten sich die anderen Chaoskätzchen über die Süßigkeiten her. Und die schmeckten so lecker, dass keine der Katzen die Hasen bemerkte, die jetzt neugierig auf die bunten Körbe zuhoppelten. Marshall verteilte unterdessen eine Karte nach der anderen und war gerade unterwegs zu der kleinen Eule, seinem Freund, der gerade umgezogen war. Diese ist für Tut. Und seine neue Nestadresse ist gleich davon. Tut wohnte in einem hohen Baum, genau neben dem Gruselhaus. Am anderen Ende der Stadt fuhr Polizeihund Chase gerade mit der riesigen Torte auf der Ladefläche Richtung Nachbardorf. Jetzt kam er an dem Gebüsch vorbei, hinter dem Bürgermeister Besserwisser und seine Katze auf der Lauer lagen. Los, Chaoskätzchen, jetzt! Schon flogen einige kleine Nägel durch die Luft und landeten genau auf der Straße. Die Nägel bohrten sich in die Reifen des Polizeiautos und Chase geriet so ins Schleudern, dass von der Torte so gut wie nichts mehr übrig blieb. Das ist eine Tortastrophe. Und meine Reifen sind so platt wie Pfannkuchen. So kann ich auf keinen Fall weiterfahren, unmöglich. Genau das hatte Bürgermeister Besserwisser beabsichtigt. Kümmern wir uns um unsere Ballonkörbchen. Wir müssen den Freundschaftstagwettbewerb gewinnen. Der Bürgermeister ahnte ja nicht, dass mittlerweile in jedem der Ballonkörbchen ein Hase saß, der sich die Süßigkeiten schmecken ließ. Und auch vor den Schnüren der Körbe nicht Halt machte, die die Ballons eigentlich am Boden halten sollten. Die Chaoskätzchen bemerkten das allerdings erst, als die Körbe mit den Hasen bereits hoch oben in der Luft schwebten. Marshall versuchte unterdessen, das Gruselhaus nicht zu beachten. Er lenkte sein Feuerwehrauto genau unter den Baum, auf dem Tut sein Nest hatte, und sang sich Mut zu. Still und leise wie eine Maus. So ganz klappte das aber nicht. Leiter hoch! Er fuhr die Feuerwehrleiter aus, die bis zum Nest hinaufreichte, und kletterte sie mit der Posttasche hinauf. Schnell erledigen und gleich wieder weg vom Gruselhaus. Doch als neben ihm plötzlich der kleine Tut erschien, erschrak Marshall so sehr, dass er die Leiter hinunterkugelte und gerade noch einen Ast zu fassen bekam. Die Posttasche hing dabei an seiner Pfote. Tut! Hilfe! Der kleine Tut flatterte los, schnappte sich eine Freundschaftskarte und brachte sie hinauf in sein Nest. Gern geschehen! Polizeihund Chase hatte gerade die Landstraße abgesperrt, als Ryder und Rocky angebraust kamen. Irgendjemand hat uns einen üblen Streich gespielt, Ryder. Ich muss der Bürgermeisterin Bescheid sagen wegen der Torte. Kannst du die platten Reifen wechseln, Rocky? Rocky rockt. Wir kriegen dein Fahrzeug wieder in Gang, Chase. Schraubenschlüssel. Es gab schließlich nichts, das Rocky nicht reparieren konnte. Er hatte sich gerade an die Arbeit gemacht, als Ryders Pawpad sich meldete. Ryder! Was gibt es, Guy? Hier schweben Körbe in der Luft. Mit vielen kleinen Häschen drin. Die sind überall. Die Freundschaftskarten müssen warten, Sky. Bring die Häschen wieder nach unten. Ich bin der Flughund. Bis dann. Das ist der verrückteste Freundschaftstag, den ich je erlebt habe. Was kann denn noch schiefgehen? So einiges. Denn Marshall hing immer noch am Ast. Aber nun rutschte die Posttasche von seinem Fuß und der Dalmatiner nahm aus den Augenwinkeln einen Schatten wahr. Und dann konnte er sich nicht mehr halten. Marshall schaute sich um. Wo ist denn die Tasche mit den Freundschaftskarten geblieben? Im Garten des Gruselhauses. Vorsichtig schlich er zum Zaun, lugte hindurch und wieder war da dieser Schatten. Ryder, kannst du mich hören? Natürlich konnte Ryder das. Die Karten sind noch in der Posttasche, aber die ist auf der anderen Seite vom Zaun. Hab ein bisschen Geduld. Ich schick dir Rubble, der kann die Tasche mit dem Kran rüberholen. Erleichtert duckte Marshall sich in den Sitz seines Feuerwehrautos. Bürgermeister Besserwisser traute seinen Augen nicht, als er bei seinen Chaoskätzchen ankam, die inzwischen fast alle Süßigkeiten aufgefuttert hatten. Was? Die Körbe! Die Süßigkeiten! Was ist passiert? Ein einziges Körbchen war noch da. Aber das Häschen, das darin saß, nagte bereits an der Schnur des Luftballons. Mit einem Satz sprang die Katze in dem blauen Anzug auf den Korb zu, landete auf den Bonbons, das Häschen sprang erschrocken heraus, die Schnur löste sich und der Korb stieg auf. Komm sofort zurück! Oh, das ist furchtbar! Wie sollen wir denn jetzt den Freundschaftswettbewerb gewinnen? Ich hätte euch frechen Chaoskätzchen diese wichtige Aufgabe nie anvertrauen dürfen. Doch für diese Überlegungen war es nun zu spät. Sky versuchte unterdessen, die anderen fliegenden Ballonkörbe irgendwie einzufangen. Gleich hab ich dich, kleines Häschen! Aber die Rotorblätter ihres Hubschraubers machten einfach zu viel Wind. Oh, das funktioniert nicht! Ryder? Wie läuft das, Sky? Nicht gut. Der Wind von meinem Hubschrauber bläst die Häschen überall in der Luft herum. Wir brauchen einen neuen Plan. Ha, ich glaube, das ist der Plan. Blas die Häschen in unsere Richtung. Wir sind bereit. Chase, spann dein Netz zwischen die beiden Laternenpfähle und die beiden Bäume. Verstanden, Ryder. Wuff, wuff, Netz. Im Nu hing das Netz genau da, wo es hin sollte. Wie ein großes Trampolin. Gut gemacht, Chase. Ein Auto brauste heran und heraus sprang Bürgermeisterin Gutherz. Geht es euch allen gut? Allen außer der Freundschaftstag-Torte. Oh, sie ist ruiniert, zerstört, verwüstet. Sieh nicht hin, Henrietta. Rocky, hast du etwas, womit man das Matschige glätten kann? Und Uprider. Teigschaber. Ich wusste, dass ich den irgendwann brauchen kann. Oh, Herr Jemine, was für eine Katastrophe. Das ist kein Problem. Rocky rockt die Torte. Oh, oh. Und der kleine Mischling wusste auch schon genau wie. Rubble war unterdessen bei Marshall angekommen und lenkte seinen Bagger genau vor den Zaun des Gruselhauses. Ich greife mir jetzt die Freundschaftskarten. Siehst du, ist ganz einfach. Dann ließ er vorsichtig den Greifer herunter. Noch ein kleines Stück. Der Greifer wollte gerade zuschnappen, als der unheimliche Schatten auftauchte und mit der Posttasche im Gruselhaus verschwand. Er hat die Karten. Oh nein, was jetzt? Wir könnten vielleicht anklopfen und sie zurückverlangen. Wie bitte? In der Zwischenzeit war es Sky gelungen, die ersten drei Ballonkörbe auf das gespannte Netz zuzutreiben. Gut gemacht, Sky. Chase, Tennisballkanone. Wuff, Kanone. Wuff. Schon flogen drei Tennisbälle durch die Luft und trafen die Luftballons. Diese zerplatzten und die Körbe landeten im Netz. Ryder stellte sie auf den Boden. Bitte schön, kleines Häschen. Hä? Was ist das? Eine Freundschaftskarte steckte zwischen den Süßigkeiten. In Form eines Zylinders. Hm, jetzt weiß ich, woher die Häschen kommen. Aber erst musste sich Ryder um die Tiere kümmern. Oh nein. Ryder, ich habe noch zwei Hasenkörbe gesehen, die durch die Luft schweben. Bevor ich die einhole, sind sie schon weit über dem Meer. Ich weiß, wer helfen kann. Zuma, du bist dran. Das hörte der kleine Labrador gern. Rubble und Marshall standen mittlerweile in der offenen Gartentür des Gruselhauses. Sollten sie wirklich hineingehen? Ich möchte gern wissen, wer hier wohnt. Hoffentlich kein Gespenst oder sowas. Oder ein gemeines Wesen, das uns fängt. Ach, bestimmt nicht. Entschlossen lief Rubble auf das Gruselhaus zu. Und Marshall folgte ihm. Auch wenn er alles sehr unheimlich fand. Trotzdem wagte er sich noch einen Schritt weiter und streckte die Pfote aus. Dann versteckte er sich hinter Rubble. Sicher war sicher. Langsam öffnete sich die Tür. Zuma lenkte sein Luftkissenboot unterdessen über die Wellen. Leider, ich sehe zwei Häschen, die schweben direkt über dem Meer. Die fliegen aber ziemlich hoch über dir. Nicht schlimm, ich habe hier einen Freund, der mich hochhebt. Ein großer grauer Wal erschien unter Suma und hob ihn und das Luftkissenboot immer weiter aus dem Wasser. Aber es war noch nicht hoch genug. Ein kleiner Wasserstrahl bitte, Mama Wal. Den Gefallen tat der Wal Suma gern. Der bekam jetzt die erste Schnur zu fassen, zog den Korb zu sich herunter und holte das Häschen zu sich ins Boot. Den zweiten Korb, in dem das Kätzchen saß, erwischte Suma aber nicht richtig. Die Katze fiel heraus, doch nun tauchte ein kleiner Wal auf, blies einen zweiten Wasserstrahl in die Luft und fing das Kätzchen damit auf. Warte, ich helfe dir, Kätzchen! Rettungsring! Der Rettungsring flog durch die Luft. Die Wale tauchten ab und das Kätzchen landete sicher im Ring. Ryder! Ich glaube, ich weiß, wer hinter der Sache mit den Häschen steckt. Danke, Suma. Ich habe da auch so eine Vermutung. Ryder und Bürgermeisterin Gutherz fanden Bürgermeister Besserwisser bei seinen Kätzchen vor einem Haufen Luftballons. Hallo, Freunde! Aber freundlich sahen weder Ryder noch die Bürgermeisterin aus. Ganz im Gegensatz zu der Frau, die da in der Tür des Gruselhauses stand. Und die gar nicht gruselig aussah. Im Gegenteil. Oh, hallo, hallo, hallo. Ich bin Frau Fröhlich. Heute ist bestimmt mein Glückstag. Zuerst kriege ich eine ganze Tasche voll Freundschaftskarten. Und jetzt habe ich auch noch Besuch. Ist das Ihr Haus? Sie sind ja gar nicht unheimlich. Aber was ist mit dem gruseligen Tier, das hier wohnt? Welches Tier? Vielleicht meint ihr Walter. Oh, er ist nur ein alter Waschbär. Er hat oft schlechte Laune. Der Waschbär steckte seinen Kopf aus einem Gebüsch und sah wirklich ziemlich mürrisch aus. Ah! Walter! Hör auf damit! Schnell zog Walter den Kopf wieder ein. Er ist nur ein bisschen knurrig. Walter würde keiner Fliege etwas tun. Oder einem Hund. Wissen Sie, wegen der Karten? Oh, ich weiß. Die sind nicht alle für mich. Aber es war ein schönes Gefühl, so viele Freundschaftskarten zu bekommen. Frau Fröhlich wollte die Posttasche gerade den Fellfreunden übergeben, als Walter dazwischen ging und mit der Tasche verschwand. Walter, bring sie sofort zurück. Wir müssen ihn aufhalten. Genau das hatte auch Bürgermeisterin Gutherz vor. Mit ihrem Amtskollegen. Bürgermeister Besserwisser, vielleicht möchten Sie uns mal erklären, was Sie mit den armen Häschen vorhatten. Häschen? Ich sehe hier keine Häschen. Ich wollte nur, ich wollte Ihnen nur den größten Luftballonstrauß der Welt machen. Mein allerbestes Freundschaftsgeschenk an Sie und die Abenteuerbucht. Doch der erste Ballon zerplatzte bereits. Bürgermeisterin Gutherz war jedenfalls nicht überzeugt. Ein Luftballonstrauß? Natürlich. Und wie ich sehe, haben Sie kein Geschenk für mich. Das bedeutet, ich gewinne den Freundschaftswettbewerb. Nicht so schnell. Das waren ja Chase und Rocky. Mit der Torte, die aussah wie das Ebenbild von Bürgermeister Besserwisser. Aber das ist ja das Schönste, was ich jemals gesehen habe. Das fanden auch die Chaoskätzchen. Oh, husch! Pfoten weg von der grandiosen Torte! Keine Katzenhaare auf meiner Glasur! Wow, hast du toll gemacht, Rocky. Danke, Ryder. Oh, das ist fantastisch! Was sagen Sie nun, Bürgermeister Besserwisser? Es ist mir völlig egal, wie umwerfend gut aussehend Ihre Torte ist. Ich zeige Ihnen jetzt, wie unglaublich das Geschenk unserer Stadt ist. Hier, was halten Sie davon? Bürgermeister Besserwisser griff nach den vielen Luftballons und schwebte sofort ein Stück über dem Boden. Hilfe! Oh nein! Mein Arm hat sich in der Schnur verfangen! Ohne nachzudenken, machte die Bürgermeisterin einen Satz und erwischte ihren Kollegen am Hosenbein. Doch die Ballons stiegen höher und höher. Was? Nein! Henrietta, versuch nicht, mich zu retten! Das hatte das Huhn auch gar nicht vor. Im Gegensatz zu Ryder. Oh, wow, noch eine Aufgabe. Das dachten auch Rubble und Marshall. Oh, was für ein Tag. Und Bürgermeisterin Gutherz. Oh, oh, oh, was für ein Tag. Oh, was gucken Sie denn so? Sie haben versucht, mich zu retten. Das ist das Netteste, was Sie oder sonst wer je für mich getan hat. Das tun Freunde nun mal füreinander. Sie meinen, Sie und ich sind Freunde? Natürlich sind wir das. Wenn Sie ein bisschen netter wären, würden Ihnen auch öfter nette Sachen passieren. Vielleicht ist das eine gute Idee, Freundin. Ryder griff nach seinem Pawpad. Sky, das sind echt viele Luftballons. Versuch sie wieder zu uns zu blasen. Mach ich, Ryder! Der Hubschrauber flog eine Kurve. Wir müssen die beiden wieder auf die Erde holen. Chase, setz deine Tennisballkanone ein. Vielleicht triffst du ein paar Ballons. Ja, okay, Ryder, mach ich. Wupp, wupp. Wupp. Chase zielte und traf. Allerdings platzten mehr Ballons, als er gewollt hatte. Und der Rest wurde abgetrieben. Ups, tut mir leid, Ryder. Ist vielleicht ein Platzer zu viel gewesen. Los, wir folgen ihnen. Waschbär Walter hatte sich gerade mit der Posttasche auf einem Baum im Garten des Gruselhauses verkrochen. Juhu! Walter! Als die beiden Bürgermeister herangeschwebt kamen. Erschrocken brachte er sich in den Armen von Frau Fröhlich in Sicherheit, während die beiden Bürgermeister im Baum landeten. Verflixt und zugenäht! Direkt neben der Posttasche. Die Karten! Marshall fuhr die große Feuerwehrleiter aus und kletterte sie in Windeseile hinauf. Er hatte sich gerade die Tasche mit den Freundschaftskarten geschnappt. Hilfe! Warum hilft mir denn niemand? Als Bürgermeister Besserwisser auch schon vom Baum fiel. Sein Zylinder auf Marshalls Kopf landete. Und der Feuerwehrhund wenig später auf dem Bauch des Bürgermeisters. Was für ein Tag! Hurra, Marshall! Erleichtert schleckte Marshall dem Bürgermeister übers Gesicht. Hör auf damit, hör auf, das kitzelt. Jetzt erreichte auch Bürgermeisterin Gutherz sicheren Boden. Also das nenne ich Freundschaft. Bald waren alle wieder auf den Beinen und Rubble und Marshall verabschiedeten sich von Frau Fröhlich. Danke, dass Sie uns geholfen haben, die Freundschaftskarten zurückzubekommen. Ihr lieben Hunde können Sie jetzt ausliefern, die Leute warten schon drauf. Sie und Walter sahen den Fellfreunden nach, bis diese hinter der Gartentür verschwanden. Hallo, Ryder. Was hast du denn, Marshall? Wäre es nicht schön, wenn man am Freundschaftstag einen neuen Freund finden würde? Auf jeden Fall. Marshall, da hast du natürlich absolut recht. Also machte der Feuerwehrhund kehrt und kam mit Frau Fröhlich zurück. Die kletterte hinter Ryder auf das Quad, Walter fuhr bei Marshall mit und dann verteilten sie die Freundschaftskarten überall in der kleinen Stadt. Und später feierten sie alle zusammen das schönste Freundschaftsfest, das es in der Abenteuerbucht je gegeben hatte. Amigos, Ami, Kumpel und Kumpan, wir bleiben Freunde für immer, egal was auch kommt. Freunde, Freunde, Freunde, wir sind alle Freunde. Ich bin ein Freund für dich, du bist ein Freund für mich. Wir sind die allerbesten Freunde, Freunde. Gefährte. Amigo. Oh, Freundin von mir. Es ist egal, wie man es sagt, Freunde haben Spaß. Partner, Begleiter. Für immer beste Freunde. Man kann auf viele Weisen sagen, ich bin ein Freund für dich. Freunde, Freunde, Freunde, wir sind alle Freunde. Ich bin ein Freund für dich, du bist ein Freund für mich. Wir sind die allerbesten Freunde, Freunde.